Bana bir masal anlat baba. Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Von Geistern im Schwarzwald. Es war Nacht. Ich habe geschlafen. Auf einmal ist so kalt geworden. Ich habe gezittert als ein Security, als ein Mann, ja. Eis auf der Wange. Und dann ist so Schimmelgeruch gekommen, auf einmal. Aber richtiges Schimmelgeruch. Und dann habe ich so Stimme gehört. Ich gehe nie wieder dort, weil ich höre dir, ich habe so Angst dort. Soll ich dir was sagen? Das sind überall Kinder und tote Leute. Da ist was. Ich weiß 100%, da ist was. Ich glaube, wir müssen Gültekins Geister suchen gehen, Ayla. Basan Chokusaksam, Baba. Manchmal bist du so weit weg, Baba. Bir varmış, bir yokmuş. Wer bist du eigentlich? Und worauf stoße ich, wenn ich deiner Erzählung von Kindern und Nazis folge? Guten Morgen. Tamam, ne demek? Ben anladığım kadar günaydın demek ya. Good morning, günaydın. Ne? Tamam, niye soruyorsun o zaman good morning ne demek diye? Ama guten Tag ne oluyor o zaman ki? Was macht ihr da? Good morning, Baba. Meine Eltern und ich sitzen beim Abendessen. Es gibt Kuru Fasulye, weißen Bohneneintopf. Baba lernt Englisch. Wofür lernt er das? Für seine Weiterbildung als Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Besserer Abschluss, mehr Kohle als jetzt. Das hofft er zumindest. Good morning. Tamam. Akşam ya da öğleyin gördüm adamı. Hello diyorsun. Hello. Yes. Hello. Hello. Allah Allah. Hello. I am Geistermädchen. I am Security Güney. Und das ist die zweite Folge der Serie Babas Geister. Jurate und Ayla reisen zum ersten Mal in den Schwarzwald und besichtigen das spooky Hotelgelände. Hotel Leelum, zur Erinnerung. 2015 arbeitet Baba als Security in Sasbachwalden im Schwarzwald. Mit ihm noch viele andere Menschen. Polen, Rumänen, Türken, wenige Deutsche. Das Sicherheitsgewerbe ist divers. Wie erinnern sich Gültekins KollegInnen an das ehemalige Hotel, in dem sie untergebracht waren? Und an all die spukhaften Geschehnisse dort? Und was ist an der verrückten Geschichte mit dem Priester dran? Der Priester ist gekommen, hat so komische Wörter gesagt und hat mit Wasser so überall Wände so gemacht. Und dann war eine Woche lang Ruhe. Wir treffen Michaela Hilke im Schwarzwald. Sie ist die damalige Personalerin der Sicherheitsfirma und war häufig vor Ort. Also es war relativ weit weg vom Schuss. Also ich weiß noch, dass wir es lange gesucht haben. Also wenn du dich da verläufst, also du findest einen Weg, dich wieder zurück. Also gerade so Dämmerung oder irgendwas. So eine lange Straße hoch dorthin, nur einen Weg rein, einen Weg zurück. Dich da weit hat um einen rum. Und dieses Gefühl, dieser bedrückende, beklemmende Ort und du bist da nicht allein. Wir sind an dem ehemaligen Hotel angekommen. Das Gelände heißt Horit. Es gehört zum Dorf Sasbachwalden, ist aber 5 Kilometer entfernt. Es sind auch viele Höhenmeter dazwischen. Ich glaube, jetzt passiert das, was mein Papa gesagt hat. Kein Netz? Ja. Tja. Wir stehen auf dem Parkplatz und versuchen uns zu orientieren. Eine Kapelle, ein großes rosafarbenes Gebäude weiter hinten und hier direkt vor uns ein länglicher Bau mit Fachwerk. Also mein Papa meinte, er hat da gepennt. Anscheinend heißt dieser längliche Bau die Burg. Dabei hat es überhaupt nichts Burgähnliches. Große Einfahrten im Erdgeschoss und winzige Fenster im Dachgeschoss. Die Garagen, von denen Baba erzählt hat, in denen Nazis angeblich Experimente mit Kindern gemacht haben sollen. Im Inneren des Gebäudes ist es still und dunkel. Sakin ve karanlık. Ich warte die ganze Zeit, bis sich so ein Vorhang bewegt und ich so einen richtigen Schrecken bekomme. Wenn du drin bist, ist es so erdrückend. Also wirklich, wie so Kammern oder Zellen, so kann man diese Zimmer halt schon beschreiben. Wir stehen vor der Eingangstür und drücken die Klinke. Alles verschlossen. Ja, die haben es immer gesagt, so eine Schwarzwald-Knast-Atmosphäre, so ein bisschen so, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, hatte das. Hat sie Schwarzwald-Knast-Atmosphäre gesagt? Ich glaube schon. Ganz kleine Zimmer, ganz wenig Licht, niedrige Decken, dann da drin halt auch Stockbetten. Also die waren Leute mal eingefärcht, wir hatten halt wenig Platz, viele Kollegen, die nicht pendeln konnten. Es hatte schon eigentlich mehr was von so einem Knast, also von so einer Stube, wie man so kennt, als von einem Hotel oder einer Unterkunft. Wie kam es dann zu der Entscheidung, das Security-Team in der Burg unterzubringen? An diesem abgelegenen Ort? Es war viel Platz und es war leer. Es war halt einfach so das Thema und ja, man muss auch sagen, es war günstig. Steht da? Dieses Haus ist nicht. Lass mal gucken. Dies Haus ist nicht dein und auch nicht mein und kommt ein anderer da rein, ist auch es nicht sein. Okay, und wessen ist es dann? Es gibt eine Art. Ist es eine Bude oder so? So eine Imbissbude. Heute gibt's Horitter, Waldspeckessen, Riesenwindbeutel. Hörst du das? Ist der Wind. Wir finden heraus, wem die Burg gehört und rufen den Inhaber an. Wir wollen gerne ins Gebäude hinein, am liebsten mit Übernachtung. Was würde uns dort in der Nacht begegnen? Aber Pusteblume. Der Inhaber sagt, das ginge gerade nicht. Er sei im Ausland, in der Burg sei niemand. Die Burg hat einen kleinen Wintergarten. Wir lunzen hinein, vorbei an den roten Vorhängen und horchen. Da ist so ein ganz komisches Bett, komm guck's dir an. Und da liegt so eine Matratze drauf, aber die ist so nicht so, wie wenn da jemand drauf schlafen würde. Die ist einfach so draufgeworfen. Man sieht halt nicht, wo der Fernseher ist. Schon komisch, dass da angeblich niemand wohnt, aber der Fernseher läuft. Wie in Horrorfilmen, kurz bevor was Schlimmes passiert. Michaela erzählt uns, dass die Zimmer in der Burg von ca. 50 MitarbeiterInnen im Wechsel genutzt wurden. Wenn die eine Gruppe ging, kam die andere. Also offiziell waren es halt dann tatsächlich ja auch mehr als die 10 Stunden am Tag. Es ist halt einfach so, du hast ja dann, wenn ein Kollege krank war, der Schicht musste weiterlaufen, dann musst du halt gucken, dass Ersatz da ist. Und dann kann es auch mal 14, 15, 16 Stunden sein, bis die nächste Schicht kam. Die 6 Tage wurden eigentlich auch nie eingehalten. Es war halt einfach so. Ist das Sicherheitsgewerbe der Show der war mit Mille? Was? Die Show muss weitergehen im Sicherheitsgewerbe. Kein Wunder, dass manche Menschen vor Übermüdung plötzlich Geister sehen, oder? Aber kann sowas auch kollektiv passieren? Gültekin hat uns von einem polnischen Kollegen erzählt, der in der Nacht panisch von der Burg in die 2 Kilometer entfernte Geflüchtetenunterkunft in Boxershorts gerannt sein soll. Also wirklich so in Boxershorts aus diesen... Ja, aus der Mariusz, ja. Ja, das ist sehr, also manche Namen bleiben hängen. Und ich weiß auch, das war so ein größerer, auch breiterer Kollege, also man eigentlich auch denkt so, der hat jetzt vor nichts Angst so. Ja, wir haben den danach auch eine Unterkunft woanders besorgt, das weiß ich noch, die wollten dann nicht bleiben, ja. Ja, stimmt. Und ja. Was hat er denn erzählt? Also der haben wirklich dann auch so von diesen Kinderstimmen, von Geistern, von einer Aura, also er hatte wirklich einfach Angst. Also man muss sich vorstellen, dieser Mensch, der war halt wirklich ein gestandener Mann, der hat einfach Angst, der wollte dann nicht mehr schlafen. Ja, aber wenn ich mir vorstelle, hier zu übernachten, dann kriege ich schon ein bisschen Schiss. Also war halt schwierig für die, sich zu öffnen, weil man dann auch irgendwann denkst, so, okay, hat der so einen Latten am Zaun? Aber es ist dann, ja, es ist dann halt, aber du merkst dann in den Gesprächen, das ist kein Scherz. Als Security bist du dafür zuständig, anderen Menschen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, die Situation unter Kontrolle zu haben. Als Security zu zittern und Angst vor Kindergeistern zu haben, gehört eher nicht dazu. Sogar mir ist es schwer gefallen, Baba mit seiner Erzählung ernst zu nehmen. Aber Michaela bestätigt ja, dass Marius und KollegInnen wirklich weg wollten. Und wenn die Mitarbeitenden abspringen, hat Michaela das Problem, den Sicherheitsbetrieb in der Geflüchtetenunterkunft am Laufen zu halten. So, lass dir mal was einfallen. Ja, die wollen halt nicht mehr, die schmeißen jetzt hin. Wir müssen gucken, dass wir die Leute bei Stange halten. So. Bei Stange halten, indem man ihre Ängste ernst nimmt. So wie ihre Lösungsansätze. Der Pfarrer aus dem Ort muss mal da gewesen sein. Da erinnere ich mich noch daran, ob das, also kann man einen Anruf fragen, ob das okay wäre, dass der da mal mit hingeht. Aber was dann da genau dann passiert ist, das war dann, nee, das weiß ich ehrlich. Ich weiß nur, dass wir den Pfarrer mal geholt haben. Babam Doruyu Sölemisch. Stahl, Beton und Glas. Die Kapelle hier erinnert mich an eine Autobahnkirche oder sowas. Sie wirkt von außen eher kalt und düster. Innen dagegen ganz anders. Ich finde es eigentlich ganz schön. Die Glasfassade, das gefällt mir auch richtig gut. Mhm. Komm mal, setzen wir uns mal auf die Bank. Das kannst du mir mal beichten, wie du es mit den Geistern hast. Ich glaube halt schon auf eine bestimmte Art und Weise daran, dass das, was wir wahrnehmen, nicht das Einzige ist, was existiert. Dass es irgendein Mehr gibt. Also glaubst du, dass das Mädchen und der Junge da waren? Wenn ich das glaube, dann glaube ich meinem Vater auch, was ich gerne tun würde auch. Und es gibt so einen Anteil in mir, der sagt, die waren da. Und vielleicht haben die irgendwas durchlebt, was Schlimmes. Und es gibt so einen Anteil in mir, der sagt, nee, das ist ein Hirngespinst. Mein Vater war übermüdet. Der war durch. Der kam aus einer stressigen Zeit. So, und dann haben sich die Kollegen untereinander irgendwas erzählt. Nachdem der Pfarrer da war, ist etwas Ruhe in die Burg eingekehrt. Und schon bald hat sich das Geisterproblem von alleine gelöst. Die Geflüchtetenunterkunft wurde geschlossen, die MitarbeiterInnen nach Hause geschickt oder woanders eingesetzt. Um das Gelände, also die Horit, ranken sich aber die Erzählungen weiter. Dass da irgendwo eine Familie wohl war und dass da halt eben, also mit Kindesmissbrauch, da halt ein Thema war. Ohne dass ich das wirklich live erlebt habe, glaube ich da jedes Wort von. So mitten irgendwo im Nix, dieses Gebäude. Und ich will auch eigentlich gar nicht wissen, was da drunter ist. Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, es hat sowas wie vom Geisterfriedhof irgendwie zu dieser Ort. Stimmt irgendwas von dem, was Gültekin und seine KollegInnen im Dorf aufgeschnappt haben? Dass hier an diesem abgelegenen Ort Kinder gelitten haben und dass Nazis etwas damit zu tun haben? Ayla und ich sind uns einig. Uns interessiert der Kern. Wir laufen um das andere Gebäude herum, das schräg gegenüber der Burg ist. Ui, es wird immer hässlicher. Es war mal ein Hotel und hieß Sternenwirtshaus Horit. Manche nennen es nur die Horit. Es ist riesig. Und rosa. Tischtennisplatte, Basketballkorb, Rutsche, Klettergerüst. Du hast eine nackte Frau geküsst. Früher sah das Sternenwirtshaus anders aus. Es war ein Fachwerkhaus. Das Sternenwirtshaus und die Burg haben einmal zusammengehört. Die Burg war ein Nebengebäude des Sternenwirtshauses. Also eigentlich ist es ja landschaftlich nach wie vor schön gelegen. Und dann überlegt man sich aber, ja, warum steht das jetzt so lange frei? Da ist doch irgendwo ein Haken mal hinter. Die Burg steht anscheinend häufiger leer. Aber auch der Rosa Klotz, das ehemalige Sternwirtshaus, ist seit 17 Jahren nicht mehr in Betrieb. Seine beinahe 100-jährige Geschichte aber wird uns noch sehr beschäftigen. Wir fahren zu Talib Gedik. Damals ein Kollege von Gültekin. Er soll noch Fotos von der Geistervertreibung haben. Auch von der Kinderzeichnung, die Gabi und Gültekin auf der Wand in der Burg entdeckt haben. Eine Zeichnung, die am Abend zuvor wohl noch nicht da war. Sogar hätten wir ein Foto gemacht von den Dings. Liebe Mama, liebe Baba, so, so. Der Kollege von mir hat alles Bilder. Aber schon bald erfahren wir, Taleb hat das alles laut eigenen Aussagen auch gelöscht. Und er verweigert uns die Aufzeichnung des Gesprächs. Warum? Wissen wir nicht. Aber auch er bestätigt Babas Geistergeschichte. Er erzählt uns von Marius in den Boxershorts und von dem Pfarrer. Er erzählt davon, wie er sogar selbst versucht haben soll, die Geister zu vertreiben, mit Suren aus dem Koran. Aber die Geister wollten nicht gehen. Stattdessen haben sie ihn vertrieben, ihnen Angst versetzt. Und seitdem ist er sich sicher. In der Burg muss irgendwas Komisches vorgefallen sein. Janak der Bus, Eis auf der Wange. Da war von SS links so Lager, so dass die Kinder blond werden oder eigene Rasse machen oder irgendwas, hat er gesagt. In unserem Gespräch hat Baba das einfach so fallen lassen. Aber so abwegig ist dieser Gedanke nicht. Es gibt etliche grausame Beispiele für Experimente, die von Nazis durchgeführt wurden, darunter auch an Kindern. Also folgen wir auch dieser Spur. Im Internet stoßen wir auf die Illenau in Aachen, nur 10 Minuten von der Burg entfernt und nah genug für die Geister. Als wir hier ankommen, herrscht Sonntagsstimmung. Leute joggen, gehen spazieren, trinken Kaffee. Das Gelände der Illenau ist riesig, knapp 20 Fußballfelder groß. 1842 wird der große Gebäudekomplex als eine moderne Heil- und Pflegeanstalt, also eine psychiatrische Klinik, errichtet. 1940 wird die Anstalt allerdings geschlossen. Von den insgesamt 671 PatientInnen werden mindestens 260 von den Nationalsozialisten ermordet, weil sie für lebensunwert erklärt werden. Im selben Jahr wird dort eine Reichsschule für Volksdeutsche eröffnet. Der Großteil der Schülerinnen sind Mädchen, die aus Südtirol stammen. Sie sind mehr oder weniger freiwillig dort und sollen auf das Leben in Deutschland und das deutsche Schulwesen vorbereitet werden. Im Sommer 1942 kommen weitere 57 Mädchen in der Reichsschule an. Sie sind zwischen 7 und 13, blond und blauäugig. Sie wurden aus Polen verschleppt. Zur Eindeutschung. Polnische Mädchen in der Illenau, Opfer der SS-Rassenpolitik. Nun muss man dazu den Namen Himmler nennen. Himmler war jetzt ein wahnsinnig extremer Nationalsozialist, der vor allem von der Rassenlehre total durchdrungen war. Er glaubte einfach an diese Idee. Das ist Jürgen Frank. Er führt uns durch einen Teil der Illenau, der in ein Museum verwandelt wurde. Die Illenau-Arkaden, wo all der Illenau-Opfer gedacht werden soll. Und als dann Polen erobert worden ist, kam er auf die Idee, Rassemerkmale bei polnischen Mädchen festzustellen, also blonde Haare, blauäugig, auch ein bestimmtes Aussehen insgesamt, die in Waisenhäusern aufgewachsen sind und wurden dann nach Deutschland transportiert, um hier eingedeutscht zu werden und damit dem deutschen Volkskörper weitere junge Menschen zu liefern. Wir treffen Helene Lanik in einem Museumsfilm. Besser gesagt, Ilona Helena Wilganowitsch aus Pabianice in der Nähe von Utsch. Und dann hat es geheißen, wir müssen auf Gesundheitsamt, wir sind untersucht worden, Kipfermessung und so und so weiter. Und am dritten Tag geht es nach Brutschkow. Wenn aber ein Kind fehlt, kommt das ganze Heim ins KZ und die Angehörigen, die noch leben. Dann waren wir brav am Bahnhof gestanden. Die polnischen Mädchen wurden weitgehend getrennt von den Südtirolerinnen gehalten. Sie durften kein Polnisch sprechen und wurden gezwungen, Deutsch zu lernen. Ja, um 6:30 aufstehen, sich waschen, ins Haupthaus gehen, frühstücken, zurück, Unterricht. Mittag, Hausaufgabe machen und dann wandern. Wir sind wirklich marschiert wie Soldaten, das haben sie uns alles beigebracht, das wird stimmen. Wir haben immer gefragt, wenn dürfen wir heim, wenn wir dürfen wir heim. Und dann haben sie immer gesagt, dann Weihnachten. Wurden diese Mädchen zur Adoption freigegeben oder als Arbeitskraft eingesetzt? Vielleicht sogar im Sternenwirtshaus in Sasbachwalden. Schauen Sie mal die Daten an und das Alter der Mädchen. Da lebt niemand mehr. Wir können sie nicht befragen, aber die Illenau und ihre Spuren in das Sternenwirtshaus Hurit werden uns auf unserer Suche noch beschäftigen. Wir sind auf dem Weg zu meinen Eltern. Ich denke an Baba, daran, wie er mit 13 Jahren nach Deutschland kam. Ich denke an all diese Jobs, die er seitdem macht. Seine Ausbildung als Maurer, 15 Jahre Daimler-Benz am Fließband. Und die Zeit seiner Selbstständigkeit. Autoersatzteile Güney. Dükjan. Dükjan? Ja, Dükjan, der Laden. Er war Teil einer Werkstatt. Es gab einen Verkaufsraum mit Theke und 2 kleine Lagerräume. Anne hat morgens den Laden geschmissen. Baba schlief noch von der Nachtschicht bei Daimler. Mittags hat sie uns vom Kindergarten und der Schule abgeholt. Den restlichen Tag verbrachten wir häufig im Laden. Mein kleiner Bruder mit Macho-Männern unter Hebebühnen. Ich mit Manschettenschellen über meinen Handgelenken. Wie goldene Armreifen von frisch verheirateten Türkinnen. Elimde bilezikler. Çıngır çıngır. Ich konnte Fahrzeugscheine lesen und irgendwann auch Bestellungen aufgeben. Abends durfte ich Geld zählen. Manchmal 1.000, manchmal auch 3.000 Euro. Hi, Levent. Hi, Koray. Ayla und ich verbringen ein paar Tage bei ihren Eltern in Nagold. Zwischendurch sitzen wir auf dem Balkon und essen Sonnenblumenkerne. Ayla liebt sie genauso wie ihr Papa. Was hast du da mitgebracht? Keksdosen. Gefüllt mit unsortierten Fotos meiner Familie. Meine Eltern. Oh Gott. Da haben wir in unserem Haus in Emmingen gewohnt. Und im Sommer, als meine Mama, mein Bruder und ich in die Türkei gegangen sind, war mein Vater noch in Deutschland. Und der hat dann anscheinend angefangen, einfach dieses 200 Jahre alte Haus umzubauen. Und hat all unsere Sachen, so wo er dachte, das passt, hat er so auf den Haufen gelegt und alles, was er nicht wusste, hat er in einen Container gehauen. Also war so, ich habe eine Überraschung für euch. Genau, und dann waren wir drin. Wände waren weg, die davor da waren. Und es gab so einen glänzenden, guck, man sieht, das ist so ein Spiegelboden, so ein Parkettboden. Und es gab aber nur einen großen Raum, der fertig war. Und das war's. Es gab keine Küche. Was hast du dir da gedacht dann? Scheiße, habe ich mir, glaube ich, gedacht, weil alles war anders auf einmal. Mein Kinderzimmer sah nicht mehr so aus, weil das hatte dann auch diesen Spiegelboden und verputzte Wände. Und davor hatten wir halt so Kindertapete und so, also und keine Möbel mehr, weil die waren auch alle in dem Container. Wie mit einem Laserpointer fahre ich in Gedanken alle Räume dieser vierstöckigen Doppelhaushälfte ab. Berühre ihre Umrisse, ihre Ecken und Kanten, all die Dinge darin. Die Wände, die Balken, die Treppen, den Balkon. Die gehörten einmal uns. Mit Annes Krankheit und dem Umzug in eine eigene große Werkstatthalle ging Autoersatzteile Güné pleite. Und wir damit auch. Die Insolvenz wurde verwaltet, das Haus versteigert, die Schulden und die psychische Last hinterließen Spuren. Auch Baba wurde krank. Wie sehr? Ich weiß es nicht genau. Dann fing er sich wieder und begann bei Hermes zu arbeiten. In meinen letzten beiden Schuljahren arbeiteten Anne und ich auch dort. Wir lieferten Otto- und Quelle-Kataloge aus. Sind die nicht auch pleite gegangen? Dann wieder Zeiten verschwommener Erinnerung, in die sich meine ersten Semester quetschen. Baba hat mittlerweile einen LKW und fährt alte Reifen nach Rumänien. Irgendwo da passiert das mit Dubai. Ich habe ja eine Kollegin gehabt, Deutsche, der heißt Andi. Und der hat mir gesagt, du hast Insolvenz gemacht, du brauchst jetzt viel Geld. Vielleicht kannst du auch dein Haus retten und das und jenes. Guck mal, es gibt eine Frau in Dubai. Diese Frau soll Baba von ihrem Mann, dem Scheich, befreien und nach Deutschland bringen. Ich weiß nicht, ob es diese Frau wirklich gibt. Für die Rettungsaktion wurden ihm $1 Million versprochen und eine goldene Rolex. Davon habe ich bisher nichts gesehen. Die Geschichte macht mich immer so wütend. Und er möchte darüber am liebsten einen Film drehen. Wann fange ich an mit deiner Geschichte? Ja. Was für Geschichte? Was hat er gesagt? Das andere ist noch wichtiger, meint er. Eins nach dem anderen. Okay. Schritt für Schritt. Aber das ist Englisch, step by step. Ja, das ist aber wichtig, oder? Der Film jetzt, oder wie? Ja, genau. Ja, aber jetzt, was soll ich jetzt machen? Ohne Film, ja, Bajazadik. Das war die zweite Folge der sechsteiligen Serie Babas Geister von Ayla Güney und Jurate Braginaite. Die Geistersuche von Ayla und Jurate geht weiter. Die anderen Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk-App. Sowie wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Paila schmeckt dein Chicken Main. Also gerne teilen. Wir beschäftigen uns weiter mit dem Sternwirtshaus Horit und versuchen ein paar Rätsel zu lösen. Wir finden heraus, dass das Hotel einem gewissen Ehepaar Huber gehörte. Und auch, dass es ein SS-Erholungsheim in Sasbachwalden gab, das mit ihnen in Verbindung stand. Wir möchten mehr über sie und ihr Wirtshaus erfahren. Also starten wir einen Aufruf. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sasbachwalden, haben Sie oder Ihre Angehörigen im Sternenwirtshaus Horit gearbeitet? Oder kannten Sie die Familie Huber und ihr näheres Umfeld? Dann würden wir gerne mit Ihnen darüber sprechen. Für unsere Serie suchen wir nach ZeitzeugInnenberichten über das Leben und Arbeiten im Sternenwirtshaus. Wir würden uns freuen, Ihre Geschichten dazu zu hören. Schöne Grüße, Ayla Güney und Jurate Braginaite. Mit dabei Gültekin Güney. Es sprachen außerdem Edil Hasni und die Autorinnen. Ton Alejandro Weyler. Mischung Cornelia Nelly Böhm und Andrew Mottl. Musik Kasia Katlubowska. Redaktion Christian Lerch und Christiane Habermals. Beratung Mara May. Regie und Schnitt Jurate Braginaite und Ayla Güney. Eine Produktion für SWR Kultur und den Deutschlandfunk 2025. Wir küssen eure Augen. Weißt du, wer du bist? Ich kam damals mit dem Zug aus dem Dorf und stieg hier in Istanbul für eine Woche bei Verwandten ab. Dann im Bus weiter nach Süddeutschland. Ich hatte mir ein neues Leben erhofft. 30 Jahre hat Hüseyin Yilmaz als Gastarbeiter in Deutschland hart gearbeitet. Kurz vor seinem 60. Geburtstag erfüllt er sich endlich einen Traum. Eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur, um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben. Wie konnte das passieren? Einfach so. Warum haben sie ihn nicht gleich nach Deutschland gebracht? Wie denn? Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. Seine Kinder, Sefta, Hakan, Peri und Ümit und natürlich seine Frau, Emine. Aber was bedeutet eigentlich Familie? Vielleicht ist Familie nichts anderes als ein Gebilde aus Geschichten und Geschichten und Geschichten. In 6 Kapiteln lotet Fatma Aydemir das aus, was wir Familie nennen. Djinns. Jetzt als Hörspiel in der ARD-Audiothek.